Die englischen Villains von dem Sampler 100% UK Hip-Hop, von dem wir in den nächsten zwei Stunden noch einiges hören werden mit dem Stück UK Sound. Hip-Hop made in Britain, kurz gesagt Brit-Hop, gehört nicht gerade zu den trendigsten Phänomenen von der Insel. Während Brit-Pop, Trip-Hop, Garage, Drum and Bass, Two-Step etc. zu dem Sound der Insel gehören, fristet klassischer Hip-Hop eher so eine Art Schattendasein. Eigentlich schade, denn vom englischen Hip-Hop sind einige Stile ausgegangen und in keinem anderen Land zeigt sich Hip-Hop so experimentell und vielseitig. Hier haben interessante Kollaborationen stattgefunden, zum Beispiel mit Techno- und Electronic-Freestyler Luke Wilbert und den Rappern von Alpha Rhyme. Von dem Sampler Black Hole Styles, Alpha Rhyme mit Misanthropic.